everything is go here. We're just waiting for the cabin pressure to bleed, to blow enough pressure to open the hatch. It's about 0.1 on our gauge. Sunshine Life Schatz Factory. Thank you. ist noch Supra, es ist noch Supra. We'll be right back. Sunshine Live Schrins Factory. Wir bitten unsere Fluggäste, sich anzuschnallen, da der Herr Kröcher gerade die 160 Beats überschreitet. Du hast es echt nicht mal, oder? Hallo, ab geht er! Sunshine Life Schrittsfactory.